Boah, hier stinkt's nach Potter. Du stinkst, Potter. Potter riecht schlecht. Boah, hier stinkt's nach Potter. Ja, das ist unser Harry Potter und er stinkt. Das macht aber gar nichts, denn er winkt seinen Freunden zu, die stehen da hinten und da stehst auch du. Harry Potters dummer Freund. Harry Potters dummer Freund, das bin auch ich. Dummer Freund. Harry Potters dumme Freunde sind wir wohl alle innerlich. Ja, so bin ich. Obwohl er stinkt, ist er eigentlich ganz okay. Du stinkst, Potter. Das einzige Problem, wer ist er jetzt, hetero oder gay? Ich kann sowas nicht, Harry. Oh Mann, Potter stinkt, aber trotzdem mag ich ihn. Ich hab ihn lieb. Ganz tief in mir drin und summe leise Chim Chimini, Chim Chimini, Chim Chimini, Chim Chim Chiri. Du stinkst. Ich stinke. Ach nee. Megamäßig, denn ich wasche mich nie. Chim Chimini, Chim Chimini, Chim Chim Chiri. Das macht aber gar nichts, denn genau so stinkst du. Oh Scheiße, Zivi, sauber machen! Auch weil ich mich nicht wasche, verliere ich all meine Freunde.